Ich arbeite bei Freezone als Sozialarbeiterin. Die Freezone an sich, kennt vielleicht der eine oder andere, ist eigentlich genau gegenüber, auch in der Innenstadt. Dieses Jahr seit 25 Jahren, muss man sagen, schon bestehend. Also muss man auch wirklich sagen, ist eine Anlaufstelle für Straßenkinder und junge Obdachlose. Straßenkinder im Sinne auch, dass die Kinder ihren Straßenmittelpunkt hier haben. Die Anlaufstelle Freezone ist eben... kümmert sich oder ist zuständig als ganz offene Beratungsstelle erstmal für Junge und Jugendliche von 12 bis 25. Wir haben ein offenes Tagesangebot, wir haben eben aber auch flankierend Angebote wie die Übernachtungsstelle für junge Volljährige oder eben auch eine Straßenschule. Das heißt, es geht immer darum, die jungen Leute auf einer ganz parteilichen und freiwilligen Ebene zu begegnen und sie da zu unterstützen, wo sie gerade stehen und entsprechend mit ihnen auch über lange Zeit nachhaltige Wege zu gehen. Und Lebensmittelpunkt Straße ist oft eben bei jungen Leuten, also Minderjährige sind ja nicht per se erstmal obdachlos, das ist man quasi... kann man erst offiziell ab 18, wenn man nicht mehr minderjährig ist. Dennoch sind, wenn wir von Straßenkindern reden, Kinder gemeint, die eben einen Großteil ihres Tages auf der Straße verbringen. Was aber auch dazu führt, dass wenn sie dann das 18. Lebensjahr erreichen, der Weg von der Straßenkarriere schon so weit fortgeschritten ist, dass sie eben mit 18 dann in die Obdachlosigkeit geraten. Und wir sind quasi als der S-Punkt, das ist der Name unseres Projekts hier, am Alter, ehemals auch als Soul Kitchen 2020 gestartet, eben hier auf der Fläche vom Alter, in Kooperation mit Alter Pau e.V., mithilfe von unserem damaligen großen Koch Toni Sousa, aber auch mit weiteren Unterstützern wie Ruven Gruber und eben auch sowas wie Spenden. Also das war eine Idee, die darauf ausgezielt ist, aufsuchende Arbeit an einen Ort zu bringen, wo eben sich Kinder und Jugendliche so oder so aufhalten. Und zwar, wenn man sich hier in Mannheim ein bisschen auskennt, weiß man, wir sind quasi genau an der Ecke zwischen Neckarstadt West, Neckarstadt Ost, Jungbusch Innenstadt, genau da, wo Kinder sind, die sich eben zum Teil, wie unsere Erfahrungen sind, auf der Straße aufhalten. Früher haben wir auch eben Streetwork relativ effizient machen können. Das ist natürlich dann ein bisschen noch vor meiner Zeit. Ich sage ja 25 Jahre, das ging ganz, ganz lange Zeit total gut. Aber irgendwann ist auch mit der Ordnung in der Stadt, so saubere Innenstadt, sag ich mal als Stichwort, dazu, dass bestimmte Szenen, damals gab es richtig gute Szenen mit für Drogenabhängige, Alkoholiker und so weiter. Also da gab es einfach Leute, da konnte man effizient aufsuchen. Das versuchen wir jetzt durch eben eine aufsuchende Arbeit, die auch wie unser ganzes Prinzip ist, Niederschwelligkeit. Das heißt, wir haben ganz, ganz wenige, ganz... einfache Regeln, an die sich die jungen Leute, wenn sie unsere Einrichtung besuchen, halten müssen. In erster Linie geht es eben um Gewaltfreiheit, also keine Gewalt, verbal oder körperlich, keine Ausgrenzung, kein Alkohol, keine Drogen, keine Dealereien, keine Geschäfte. Das sind so die Prinzipien. Und das ist auch der Punkt, wo wir sagen, wir wollten einen Mittagstisch schaffen, also man kriegt die Kinder immer über Essen. Wenn man Freezone kennt, dann weiß man, dass bei uns in der Anlaufstelle Kinder, Jugendliche kostenfrei essen, duschen, sich Hygieneartikel holen können. Das Ganze, was man quasi auch als Menschenwürde und was man als allerniedriges Grundbedürfnis so eigentlich hat, bevor man überhaupt über seine Probleme nachdenkt, muss man eben diese stillen. Und genau diesen Ansatz haben wir eben auch hier mit 2020, gerade wenn in Corona-Zeiten alles runtergefahren ist, überall Lockdown war, viele Anlaufstellen oder Beratungsstellen eben oder Ämter geschlossen hatten, haben wir gesagt, wir machen auf, wir bieten für die Kinder und Jugendlichen A, ein warmes Mittagessen. Wir sind jeden Tag, Montag bis Freitag, von 12 bis 15 Uhr hier am Platz gewesen. Einfach, weil das eben ein Platz ist, wo sich Kinder und Jugendliche aus der Umgebung sehr viel aufgehalten haben. Und wir haben gesagt, wir machen parallel dazu ganz wichtig niedrigschwellige sozialpädagogische Beratung. Weil das Wichtigste für die Kids ist, dass sie jemanden haben, der ein offenes Ohr für sie hat, der für sie da ist, mit dem sie eine Beziehung aufbauen können, weil nur über Beziehung und nur über Vertrauen kommt man an die eigentlichen Probleme hinten dran. Nur so öffnen sich die Kinder und Jugendlichen und nur so erzählen sie, was eigentlich bei ihnen vielleicht auch daheim steckt. Gerade in der Zeit, wo so viel Stress zu Hause war, weil je mehr Stress zu Hause, desto mehr treibt es einen auf die Straße. Und jetzt hier, hast du gerade ja schon ein bisschen beschrieben, dass ihr seit 2020 hier seid, also es sind gut 2 Jahre. Man kann sich das eigentlich so vorstellen, wenn man hier am Platz sitzt, dass ihr da eigentlich wie so ein Krüppchen zusammensitzt und auch wirklich ganz viel redet. Das heißt, du hast sehr viel auch mitbekommen, was bei den Jugendlichen so passiert. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was du da in den letzten 2 Jahren mitbekommen hast. also unser Prinzip in erster Linie, das, was uns auch so, sag ich mal, ausmacht, ist, dass wir eine Anonymität der Kinder wahren. Sie können sich zu uns, bei uns öffnen und uns alle Probleme, Sorgen ansprechen, ohne dass wir irgendwie gleich bürokratisch einschreiten müssen oder auch die Eltern informiert werden. Das ist eben auch dieser Vertrauensbonus, den sie haben, weil dadurch können sie sich erst öffnen. Dadurch war es natürlich auch wichtig, diese gewisse Anonymität zu. Ich kann aber gern bereiten, also es gibt natürlich viele Probleme zu Hause, die wegen Wohnungsknappheit, natürlich dann auch wegen Unzufriedenheit teilweise der Eltern, weil Arbeit weggefallen war. Teilweise auch Probleme, weil die Schule ja in Präsenz so nicht mehr stattgefunden hat. Dadurch war ein gewisser Druck. Manche hatten auch nicht die Möglichkeit, weil sie auch keinen Lernraum zu Hause haben. Manche haben dadurch auch Suchtproblematik weitergeführt. Also man ist auch mehr mit Drogen. Gerade hier auf dem Platz haben wir festgestellt, als wir waren, dass viel Alkohol konsumiert wurde, auch von überwiegend natürlich Älteren. Aber auch Drogen eben auf dem Platz eine Rolle gespielt haben und dadurch auch die Kinder sehr nah dran gekommen sind. Und deswegen war uns wichtig, dass wenn wir diesen Schutzraum, weil du gesagt hast, wir sind ein Grüppchen, das hat auch einen Grund, weil wir festgestellt haben, am Anfang war das alles ein bisschen offener, weil es war sehr schwierig, auch für Erwachsene Beratungsangebote. Und wir wollten hier auch im Sinne vom PAUEV und Alter niemanden ausschließen. Das war so unsere Idee und wir sagten, wir probieren das einfach mal. Weil wir sind eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Das heißt, unser Beratungsangebot ist einfach, dass wir für Kinder und Jugendliche, nicht dass trotz haben wir auch festgestellt, dass auch für Erwachsene ein Bedarf besteht. Man muss ja immer auf den aktuellen Bedarf sozusagen reagieren. Und der Bedarf, nachdem wir so ein Jahr hatten, war auch der, dass die Kinder und Jugendlichen mehr Schutzraum, mehr eigenen Raum einnehmen müssen und dass sie von Erwachsenen eben verdrängt werden, wenn es zu stark sozusagen nur ein Angebot gibt. Deswegen haben wir gesagt, 3 Stunden, an denen wir eben auch gewisse Regeln hier einfordern, an denen sich die Kids halten, aber die ihnen auch eben einen Schutz bieten, wo sie sich eben auch austoben, wie du das so schön gesagt hast, auch mal hier frei spielen, aber eben auch etwas, ohne dass jemand was von ihnen verlangt, kriegen sie etwas umsonst. Und das ist erstmal manchmal auch eine Hemmschwelle, weil man kennt es nicht. Nach Hilfe fragen ist immer schwieriger, als erstmal Hilfe anzunehmen oder Hilfe zu geben. Dieses Hilfe annehmen müssen sie erst lernen. Und du sagst, nach 2 Jahren ist es erst so, dass die Kinder mit der Zeit hier einen festen Partner am Platz haben, wo sie wissen, dass sie auch, ob sie in der Schule waren oder nicht, ob sie auch mit den Problemen, die sie so belasten, zwischendurch kommen können. Und natürlich auch, und das ist eben der nächste Schritt, was jetzt auch passiert, dass sie immer weiter dann auch in die Anlaufstelle selbst kommen, weil wir arbeiten immer vernetzt miteinander, auch mit anderen natürlich Kooperationspartnern. Und wir waren auch sehr dankbar dafür, weil dieses Projekt ist überwiegend oder eigentlich gänzlich, muss man sagen, aus Spenden finanziert. Und wir hatten ja auch einen Aufruf am Anfang, über Better Place und auch Privatpersonen. Wir haben die Tafel, das Deutsche Rote Kreuz, die haben alle mitgewirkt, uns auch mit Sachspenden und mit Essensspenden und jeder einzelne Bürger hat damals dazu beigetragen, dass überhaupt dieses niedrigschwellige Projekt für die Kinder und Jugendlichen und eben am Alter funktionieren konnte. Ja. Also die Infrastrukturen für die soziale Arbeit sind wie in vielen Städten hier in Mannheim auch nicht unbedingt so gut ausgebaut, beziehungsweise es gibt noch sehr viel mehr Bedarf. Jetzt hast du gerade erzählt, dass ihr sozusagen in der Stadt ja auch rum ausschweift, hier im Alter seid und dann eine Basis habt mit der Free Zone. Mich würde interessieren, speziell für diesen Ort, wie gut funktioniert die Arbeit hier direkt am Alter? Also im Zusammenspiel sozusagen eurer Arbeit mit dem Platz und dem, was hier sonst noch so los ist? Also was ich hier besonders schön finde, wir haben ja auch unterschiedliche Platzierungen hier auf dem Alter gehabt. Wir standen einmal hier direkt eine ganz lange Zeit, dann sind wir auch wegen unterschiedlicher eben Pläne, Baumaßnahmen umgezogen. Ich finde es sehr schön, dass man hier sowohl eine kleine Schutzecke hat, wo sich die Kinder auch wohlfühlen, wo sie auch gemeinsam Gemeinschaftkeit erleben können, aber wir haben hier auch einen wunderbaren Platz, wo man eben Freizeitaktivitäten mit ihnen zusammen machen, weil manchmal ist das Reden total schwierig und manchmal muss man einen Türöffner setzen und manchmal ist auch der erste Schritt, dass man sich eben nur mit ihnen 2 Stunden am Basketball mit Körben und da erst ins Gespräch kommt. Und deswegen finde ich auch den Platz, wir haben auch relativ viel Kontakt zu den umliegenden Schulen natürlich auch aufgenommen, weil es natürlich auch wichtig war, dass auch Leute, die Kinder, die hier in der Schule gehen, auch in der Pause die Gelegenheit haben. Und gerade das ist ja die Nähe zum Alter, dass es nicht nur bekannt ist, sondern dass es auch eine sehr schöne zentrale Platzierung hat in dieser Umgebung und dass da eben die Kinder auch relativ einfach zu diesem Platz kommen können. Ein sehr zugänglicher Platz, ja, also. Genau. Jetzt soll ja hier das Forum Deutsche Sprache gebaut werden. Im nächsten Jahr, im Juni, beginnen die Bauarbeiten. Und die Baustelle soll einen großen Teil des Platzes, wie er jetzt im Moment ist, also den Basketballplatz und den Tischtennisplatz, eigentlich einnehmen. Da, wo ihr steht, ist, glaube ich, keine Baustelle. Aber was denkst du, was bedeutet das für euch? Also mir ist es bewusst, dass das definitiv Veränderungen mit sich bringt. Also ich bin selbst noch unsicher, inwieweit sich das auswirken wird. Klar ist, wir müssen auf jeden Fall, das ist unser großer Wunsch und auch der Wunsch der Kinder und Jugendlichen, muss man klar sagen, dass wir weiterhin dort auf der, Fläche stehen können, damit sie weiterhin im Raum kommen. Auch wenn das jetzt dadurch bedeutet, dass vielleicht, wenn der Alter insgesamt dadurch kleiner wird, natürlich auch dieser Schutzraum, den wir ja für die Kinder sozusagen als nicht Abgrenzung, aber eben doch eine Zone, an der sie eben auch nicht mit Alkohol, Gewalt etc. unmittelbar in Verbindung kommen, dass der natürlich auch kleiner wird, weil natürlich dann viele Parteien und viele Personen sich auf dem Alter aufhalten. Gleichzeitig sehe ich natürlich auch, dass die Freizeitmöglichkeiten oder die Austobemöglichkeiten für zwischendurch, weil nicht alle Kinder wollen in erster Linie immer nur reden, sondern sie brauchen auch hier den Platz, um sozusagen erst zu dem Punkt, weil alles basiert eben auf der eigenen Freiwilligkeit und manchmal ist eben diese Fläche so wichtig, um zu diesem Punkt zu kommen. Wir sind sehr froh, dass wir quasi bis zu Beginn der Baumaßnahmen so noch die Fläche miterleben und hier weiter als Player natürlich mit auf dem Platz sein können. Wenn ich jetzt aber höre, 4 Jahre sollen die Bauarbeiten gehen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie im Endeffekt, wie groß die Fläche noch sein wird oder ob das da noch Möglichkeiten gibt. Es kann natürlich sein, dass dadurch der Platz nicht mehr für die Kinder oder für alle so lukrativ ist und man da Veränderungen suchen müsste. Also das wird wahrscheinlich schon kommen, weil es werden neue Gegebenheiten sein, genau, auf die man sich dann eben einstellen muss. Ja. Wir hatten das vorhin ja auch schon mal so kurz. Es ist sehr volatil auf jeden Fall, was da in der Stadt im öffentlichen Raum passiert. Ne? Also die Plätze, an denen Leute sich gerne aufhalten, die verändern sich. Natürlich vor allem auch dann, wenn sich in der Stadt was verändert. Ja. Und das ist natürlich auch ein Szenario, dass hier einfach viel weniger Leute sich dann tatsächlich aufhalten. Und glaubst du, das könnte für euch heißen, dass ihr weniger Kids hier habt, die bei euch sind? Oder? Ja, der große Vorteil ist ja, wir sind auch sozusagen auch im Plan, noch mobiler zu werden, weil natürlich die aktuelle Zeit, auch jetzt nach Corona, ist ganz viele neue Ansprüche und Bedarfe der Kinder, auf die muss man reagieren. Das bedeutet aber auch, dass wenn der Platz jetzt hier leider nicht mehr in so einer Größe da wäre und vielleicht die Kinder nicht mehr in Schutzraum, dass sie sich vielleicht doch wieder an anderen Plätzen begeben, auf die wir dann reagieren und uns quasi eben dadurch, dass wir halt viel mobile Jugendarbeit eben in dem Fall auch machen, dass wir uns auch vielleicht verlagern müssten oder vielleicht einen zweiten Standbein, je nachdem. Aber das kann man nicht sehen, weil ich glaube, die Kinder und Jugendlichen wissen selbst nicht, wie sich das für sie anfühlen wird, wenn dann erst die Bauarbeiten beginnen werden. Ja. Aber es kann durchaus eine Verdrängung kommen, dass die Kinder dann... Das Gute ist, dass wir jetzt so viel Gelegenheit hatten mit den Kindern, mit vielen, auch jetzt dadurch, dass Corona uns hoffentlich nicht mehr so viele Striche durch die Rechnung machen wird, schon Beziehungen aufzubauen. Und die Kinder kommen teilweise wegen einem selbst, auch wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Ja. Mhm. Sie kommen, weil sie eben den Bedarf spüren, sich mit ihren Sorgen an jemanden zu finden, dem sie auch vertrauen. Ja. Das kann natürlich auch dazu führen, dass das auch trotzdem über die Baustellenzeitbeginn noch hinaus. Aber wir haben viele Leute, die hier zum Beispiel, also einen, wenn ich jetzt denke, der total gerne skatet oder Roller fährt, das würde natürlich dann für ihn abfallen. Das ist auch eine große Sache. Vielleicht würde sich das dann mehr auf den alten Messplatz direkt, das ist ja auch eine schöne Fläche, aber es hat natürlich dann nicht mehr den Charakter dieser freien alter Freizeitfläche. Naja, werden wir sehen. Auf jeden Fall, was wir mitbestimmen können, denke ich, ist die Zeit nach der Baustelle, wo man sich dafür einsetzen kann oder auf jeden Fall Ideen einbringen und die auch hier in unserem Radio mit nochmal besprechen, wie der Platz in Zukunft eigentlich aussehen könnte. Also ihr seid so lange hier, ihr seid jeden Tag hier. Ich wette, du hast bestimmt auch so Szenarien im Kopf, was dein Ideal wäre, wie sich dieser Platz entwickeln würde nach der Baustellenzeit. Ja, dafür müsste man schon natürlich auch immer wissen, wie sind die Bedingungen und ist der Bedarf dann gerade für hier noch da. Aber natürlich wäre es sehr wünschenswert, wenn wir eben nochmal einen festen, größeren Raum irgendwie einnehmen könnten und eben auch natürlich wieder, so wie jetzt, Freizeitangebote für die Kinder und Jugendlichen möglich wäre. Wir hatten auch natürlich, dass die Kinder sich vielleicht noch weitere Sachen wünschen. Was ich auch schön fände, ist, dass man vielleicht auch den Verleih, also die Möglichkeit, sich auch das Geräte auszuleihen, dass es weiterhin stehen bleibt, weil das ja auch dann auch über die 15 Uhr, sag ich mal, an denen wir da sind, vielleicht machen wir dann auch länger, je nachdem natürlich wieder Bedarf ist, dass die Kinder weiterhin eben den Platz nutzen können, um hier zu sein. Ich rede natürlich immer aus der Perspektive einfach von den Kindern und Jugendlichen. Der Platz ist ja natürlich auch für die Erwachsenen, aber wir sind natürlich hier in erster Linie, um über die Kinder und Jugendlichen zu sprechen und was für sie eben das Beste wäre in unseren Augen. Ja, da ist deine Perspektive natürlich ganz eindeutig. Das ja, das muss ich sagen, so. Da bin ich leider sehr eindeutig, weil ich einfach sehe und viel mitbekomme und einfach weiß, dass in der Zeit, in der sie hier sind, das muss man ganz klar sein, in der sie hier sind, mit uns unter Aufsicht würde ich jetzt nicht, aber mit uns eben als Versicherung, dass sie nicht mit irgendwelchem Zeug in Verbindung kommen oder dass sie sich hier auch wohlfühlen und das ist es und sie bleiben sehr gerne, sind sie nicht woanders. Sind sie nicht woanders, wo sie gegebenenfalls in eine Gefahrensituation, wo sie vielleicht auch von falschen Freunden wieder in die, und das hatten wir alles schon, mit falschen Freunden in Kontakt kommen, wo dann wieder in die Szene, wie Kinder werden dazu gebracht, dass sie, wenn sie noch nicht strafmündig sind, zu dealen, Kinder zu werden, mit Alkohol verleitet, rauchen etc. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich weiß, solange wir hier sind, und wir hatten halt eben auch die Erfahrung gemacht, dass hier auch eben Gewalt eine Rolle gespielt hat, dass auch eben mit psychischen Erkrankungen, mit Drogen und das alles eben auf die Kinder auch ansonsten zuprallen würde, wenn der Platz nicht befriedet ist. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Man muss dafür sorgen, dass dieser Platz befriedet ist, dass eben auch für die Erwachsenen Ansprechpartner da sind, die auch für Kinder. Dass wir das nicht sein können, ist klar, aber auch für die Erwachsenen wäre hier soziale Arbeit total, also auch in einem ausreichenden Maß total wertvoll. Ja, wir haben da gestern eigentlich schon ein bisschen mal drüber gesprochen mit jemand anderes, der hier im Wagen vorbeigekommen ist, dass ja eigentlich ganz viel Sozialarbeit auch so am Platz passiert, ne? Sei es an der Bar, sei es mit Leuten, die hier andere Angebote machen, sei es sowieso beim Verleih, wo man sich Skateboards, Tischtennisbälle und so weiter und so fort, ja, auf jeden Fall, ausleihen kann. Ja. Also, und das ist gleichzeitig so eine Struktur, die eben noch nicht institutionalisiert ist, was einerseits dazu führt, dass es vielleicht ein bisschen freier sich bewegen kann, aber andererseits dazu führt, dass es eben auch weniger Förderungsmöglichkeiten gibt. Ja, also ich kann ja immer nur aus meinen Erfahrungen hier in den letzten 2 Jahren berichten und ich glaube, was am Anfang relativ viel Unmut auch und eben auch dass Leute aufeinander geprallt sind, ist, dass Regeln, einige gewisse Regeln, die so notwendig dann doch, auch im Rahmen von Corona, wo auf einmal Regeln ganz wichtig wurden, wo auf einmal es Verbote gab, wo Leute sich eben daran halten mussten, ansonsten wurden eben Strafen, dass das auf einmal was ganz Neues war, was hier auf dem Platz eben noch nicht der Fall war. Und dass das so ein Aushandlungsprozess war. Ich denke, das hat ja alles jetzt nochmal eine Zukunft und auch einen weiteren Weg, weil wir sind ja jetzt quasi immer noch in der Pandemie, aber eben doch nochmal an einem anderen Punkt. Ja, und auch den Winter, wir haben ja quasi im Herbst, mitten kurz vor dem Winter, das war ja auch nochmal eine ganz andere Gegebenheit, weil ich sehe natürlich auch, wenn im Sommer sich viel mehr auch Familien oder auch viel mehr getummelt wird und auch die ganzen schönen Konzertveranstaltungen, die es ja hier so gibt, das war ja alles in der Zeit nicht möglich, was ja auch eben zu einem Wandel hier geführt hatte. Was denkst du, was das macht, wenn hier vielleicht nicht mehr so ein Ort ist, an dem sich alle möglichen Leute tummeln, die vielleicht auch, ja, also es ist ja tatsächlich schon, es gibt Leute, die einfach Drogen konsumieren hier und die hier vielleicht auch so ein bisschen ein Schlupfloch haben, wo sie das tun können und es andere Orte in der Stadt teilweise eben so ein Stück weit fehlen. Wir hatten es zum Beispiel letztes Jahr mit einer Gruppe von Leuten, die sind jetzt, glaube ich, irgendwie nicht mehr da und die meinten, also das waren tatsächlich Heroin-Junkies und die meinten, also uns fehlt einfach ein Ort, wo wir konsumieren können. Also wir haben auch keinen Bock, das da unten am Neckarufer zu machen, aber wir wissen nicht, wohin. Ich glaube, das hatte ich ganz am Anfang kurz ab, dass es einfach nicht mehr diese Orte gibt, weil sie irgendwo außerhalb des Sichtbereichs gelagert werden, ja. Und ich denke, dass das für diese Leute auch auf jeden Fall einen Raum geben muss. Ich meine, wir haben natürlich für manche, wir haben das DVM, wir haben natürlich Café Anker, ja, das sind alles Angebote, die natürlich auch da unterstützend wirken. Nichtsdestotrotz kann es nicht sein, dass wir die Augen vor Problematiken verschließen. Es geht eher darum, dass man eben da explizit, wenn jetzt die Leute hier sind oder sich irgendwo fühlt, dass man jemanden an die Seite stellt, der eben die Leute auch unterstützt, ihren Weg zu gehen, den sie sich gewählt haben, vielleicht auch aus der Sucht heraus. Mhm. Ja. Und das kann natürlich hier sein, das würde auch wünschenswert sein, dass die nicht komplett verdrängt werden, sondern dass es einen anderen, aber auch sichtbaren Ort gibt, an dem eben sie Unterstützung finden. Ja, man hat ja schon manchmal, wenn man den Diskurs so mitverfolgt, den Eindruck, dass gerade dieser Teil des Alters oder des, ja, des Ortes hier einfach vielen Leuten ein Dorn im Auge ist. Ich glaube, wir müssen immer sehen, der Platz soll ja dafür da sein, dass sich alle hier wohlfühlen. Und in dem Augenblick, da müssen wir auch klar sagen, Persönlichkeitsrechte ja, aber in dem Augenblick, wo eine Gruppe eine andere Gruppe, die sich hier auf dem Platz wohlfühlt, einschränkt, muss man in irgendeiner Art und Weise eingreifen. Eingreifen nicht im Sinne von verschicken, eingreifen im Sinne von helfen. Ja, das ist meine Meinung. Also wenn ich es zusammenfassen würde, du plädierst dafür, dass der alte Messplatz weiter für dieselben Leute, also für eine relativ große Vielfalt an Menschen da ist, mit vielleicht auch intensivierter sozialer Arbeit? Ja, solange es quasi in einem gemeinsamen Miteinander auskommen kann. Natürlich immer, wenn eine Gruppe eine andere verdrängt, wird es schwierig, ja. Aber im Grunde ist dieser Platz für alle da. Ich möchte nur sagen, dass wir häufig eben am Anfang das Gefühl hatten, dass eben für Kinder und Jugendliche, manchmal kommen auch Leute, die dann sagen, Mannheim braucht keine Kinder. Ich sage ganz klar, Mannheim braucht Kinder und Mannheim braucht vor allem Unterstützung, dass die Kinder hier auch Kinder und Jugendliche sein und natürlich auch ihren Weg im besten Fall auf dem Scheideweg, nicht auf die Straße, sondern in ein glückliches Leben führen können. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch an dich. Ich weiß nicht, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast, weil ich schon das Gefühl habe, dass ihr natürlich einfach aus der Arbeit heraus euch sehr auf den Moment konzentriert und erstmal guckt, was jetzt da ist und sicher auch sehr viele Dinge zu tun gibt. Aber wenn das Forum Deutsche Sprache da ist, das sich ja auch zum Platz hin öffnen will, gibt es Dinge, die du dir wünschen würdest für eine Kooperation? Oder auch wie die Gruppe angesprochen wird, die ihr auch ansprecht? Ich denke, das wird man sehen. Also ich denke, das wird sich einfach, wenn, und das ist ja das, was ja so schön ist, es ist ja ein Projekt, was ja am Laufen ist. Und in der Zeit wird sich ja in der Bauzeit auch noch ganz viel entwickeln. Das ist ja, wie du gesagt hast, wir gehen ja immer auf die Bedürfnisse der aktuellen Zeit ein und versuchen eben diese Bedürfnisse und diese Ansprüche gerecht zu werden und darauf zu reagieren. Und ich denke, genauso wird es sein. Also wir sind definitiv offen und wir schauen immer, wer ist quasi da, mit wem ist der Bedarf da, sich auch in Kooperation zu sein. Natürlich, also das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das gerne hier mit Alter PAUV, weil es einfach die Fläche ist, die super dazu passt, zu unserem Projekt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank dir, Irina. Sehr, sehr gerne. Hat mich total gefreut. Wie kann man euch unterstützen? Sagst du es noch schnell? Ja, ich habe das vielleicht nicht nur durch so einen kleinen Wink, aber tatsächlich nicht nur das Projekt S-Punkt, sondern auch fast die gesamte Freezone wird überwiegend gerade für die jungen Volljährige 18 bis 25 überwiegend über Spenden finanziert. Tatsächlich ist das so und das eben schon die ganze Zeit, weil wir einfach sagen, wir sind, wie meine Kollegin, die Frau Schulz, die das ja von Beginn an sozusagen macht, sagen wird, wir sind ein Speedboot, wir können relativ schnell und unkonventionell jungen Leuten helfen und das ist halt das, was es so auch, würde ich sagen, einzigartig macht, dass wir eben an deren Seite sind und mit ihnen zusammen den Weg gehen. Und da freuen wir uns, egal ob das jetzt personell oder irgendwie jemand will uns unterstützen. Wir haben hier ganz tolle, viele ehrenamtliche Kräfte oder natürlich uns finanziell oder mit Spenden, Lebensmittel, egal wie. Wir sind immer sehr froh und sehr dankbar, auch hier am Essenswagen. Genau, das kann gehen an Freezone e.V. Ja, Freezone ist ein Projekt von Johann Peter Hebelheim. Also, aber man findet Freezone in der Homepage freezone-mannheim.de. Also von daher, wir sind immer zu finden leicht. Sehr schön, das kann ich nur empfehlen und das ist sehr wichtige Arbeit, die der Verein hier an Platz macht. Take your chance. Salam alaikum. Ani Malik. Ani 14. Ani nhab al-alam hada. Ägypten.